jetzt kommt der Bonus-Track, von dem die meisten gar nicht wissen, dass er auf dieser CD drauf ist. Ein kleiner Text. Warum kaufen so viele Menschen Mineralwasser ohne Kohlensäure? Wegen der Stille. Die kaufen kistenweise stilles Wasser, aber im Grunde ihres Herzens wollen sie gar nicht das Wasser, die sehnen sich nach der Stille. Wenn die wüssten, dass man Stille auch ohne Wasser bekommen kann, müssten sie sich nicht so abschleppen. Wie laut ich selber unterwegs bin, merke ich am besten immer im Kontrast. Zum Beispiel, wenn ich am Meer spaziere. Ich weiß noch genau, wie das erste Mal auf Sylt am Strand ich einen der Inselbewohner traf und er sagte mir direkt ins Gesicht: Ihr Städter, ihr habt doch keine Ahnung mehr von den Zeichen der Natur. Wenn du ins Wasser gehst und du kommst raus und du bist trocken, will die Natur dir was sagen. Ja, was denn? Ebbe. Und ich werde nie vergessen, wie er dann eine Muschel nahm und sagte: Halt die mal an dein Ohr. Und Sie werden es nicht glauben, aber ich hörte plötzlich das Meer rauschen. Und er sagte: Städter, noch eins. Wenn du am Meer stehst, kannst du es auch ohne Muschel hören. Und er hat verdammt nochmal recht. Aber vorher hatte ich nicht hingehört. Gute Komik baut immer eine Erwartung auf und bricht dann genau diese Erwartung. Beispiel: Kommt ein Mann zum Arzt mit einem Frosch auf dem Kopf, fragt der Arzt: Wo haben Sie den denn her? Sagt der Frosch: Den habe ich mir eingetreten. Doof, aber lustig. Stille ist auch wie ein Witz. Wir erwarten, dass etwas Großartiges passiert und es kommt nichts. Das ist im Grunde so komisch, dass ich mich immer wundere, wie ernst die Leute beim Meditieren gucken. Ich glaube ja, auch mehr Leute würden an die Botschaft von Jesus glauben, wenn die, die an den Erlöser glauben, auch ein bisschen erlöster gucken würden. Zen-Buddhismus, eine sehr ernste Sache. Du sitzt im Kreis auf einem harten Kissen und schweigst. Und dann läuft man eine halbe Stunde danach im Kreis herum, damit die Beine nicht einschlafen und man selber auch nicht. Und dann sitzt man wieder auf seinem Platz. Das Rumlaufen heißt Kien-Hin und ist so eine Art Reise nach Jerusalem für Pazifisten. Denn es wird ja während des Laufens kein Stuhl entfernt. Aber wieder alle mit gesenktem Blick im Kreis schreiten, hat es immer ein bisschen den Charme eines Strafgefangenenlagers, gefangen im eigenen Ego. Erleuchtung ist eine Riesenenttäuschung. Auf etwas zu warten heißt ja, wir glauben, dass es noch nicht da ist. Das Sitzen lohnt sich, gerade weil es keine Belohnung gibt. Und viele Ärzte entdecken in den letzten Jahren mit sehr viel spannender Forschung erst, wie sich Meditation wirklich lohnt für den Körper und für den Geist. Zum Beispiel stärkt das Einzelsitzen ausgerechnet das Mitgefühl mit anderen. Sehr gesund, sehr zu empfehlen. Nichts tun muss man nicht so ernst nehmen. Ja? Die machen beim Zen-Buddhismus ja so Konzentrationssachen wie Bogenschießen. Sicher Konzentrationssache Bogenschießen. Geradeaus ist ja schon schwer. Worum es eigentlich geht, ist, seine Gedanken kennenzulernen. Und du merkst beim Meditieren, der Frosch ist nicht auf dem Kopf. Dein Feind ist das Gequake im Kopf. Und das ist schwer loszuwerden. Noch ein Witz. Der Lehrer: Warum kommst du zu spät? Der Schüler: Ich habe noch einer alten Frau über die Straße geholfen. Warum hat das so lange gedauert? Sie hat sich gewehrt. Unser Ego wehrt sich genauso. Deshalb muss man es auch aussitzen. Und dann passiert es. Es gibt kleine Pausen im Gequake. Atempausen, die atemlos machen. Umschlagspunkte. Dieser kurze Moment zwischen Ein- und Ausatmen ist atemberaubend schön. Geiger sagen, das Wichtigste in der Musik sind die Pausen. Pausen geben uns Struktur, das nichts nährt. Stille ist orale Befriedigung. In diesem Sinne, eine Schweigeminute auf die Stille. Hier kommt Ihr Spezialist für Leib und Seele, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, der einzigartige Dr. von Hirschhausen. Guten Abend! Guten Abend, hallo und ganz herzlich willkommen in der Bar jeder Vernunft. Willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen, ich bin Arzt und ich werde Sie gut behandeln. Ich bin vor 9 Jahren vom Krankenhaus zum Kabarett, von der Klinik zur Komik, weil mir große, wichtige Fragen in der Medizin nie beantwortet wurden. Wenn Schwimmen schlank macht, was machen Blauwale falsch? Wieso heißt es, wenn ich mit Gott spreche, Gebet? Aber wenn Gott mit mir spricht, Psychose. Und wenn man sagt, Liebe, Liebe geht durch den Magen, was wird dann aus der Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist? Ja. Da braucht man keine Anatomie, da reicht schon ein bisschen Lebenserfahrung. Ich begrüße Sie zu einem Programm, aus dem Sie gesünder nach Hause gehen mögen, als Sie gekommen sind. Das ist mein Versprechen, das ist mein innigster Wunsch. Dann erfülle ich meine ärztliche Pflicht, dann erfülle ich den hippokratischen Eid. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesünder nach Hause gehen. Sie werden in den nächsten 2 Stunden ein Sinnesorgan kennenlernen, von dem Sie noch gar nicht wussten, dass Sie es haben, was es Ihnen aber ermöglicht, in einer vollbesetzten U-Bahn mit geschlossenen Augen Ihren Traumpartner zu finden. Interessiert das jemanden? Ist immer interessant, wie so Paare reagieren. Die Frauen nicken so ganz eifrig und der Mann denkt, hey, wieso? Sie werden länger leben, mit Leichtigkeit abnehmen, sie werden besseren Sex haben und vor allen Dingen eins, nicht mehr einfach alles glauben, was man ihnen verspricht. Aber mir können Sie natürlich vertrauen. Ich bin ja Arzt. Für alle Zweifel, ich habe meine Approbationsurkunde dabei. So ein Ding ist besser als ein Führerschein. Führerschein, einmal was Dummes gemacht, ist der weg. Hey! Sie sind schnell, ich brauche gar nicht weiterzureden. Ist wirklich so. Einmal Doktor, immer Doktor. Approbation gilt unbegrenzt bis zum Tod, im günstigsten Fall dem eigenen. Ich möchte heute so ein bisschen in die Giftschränke der Doktors gucken lassen, auch in meinen ganz privaten. Und ich hätte mir überhaupt nicht träumen lassen, wie aktuell plötzlich mein Programm wird. Gesundheitspolitik, was heißt das? Hin und her, Rürup-Kommission, Unfälle plötzlich nicht mehr versichert. Familienversicherung bleibt wahrscheinlich doch. Und man ahnt sofort, wie viele komplizierte Ausnahmeregelungen das mit sich zieht. Was, wenn das Kind jetzt ein Unfall war? Wer zahlt dann? Was ist mit Zahnersatz? Kann man sich das noch leisten? Oder muss man direkt von den ersten auf die dritten Zähne übergehen? Dass da Einsparpotenzial ist, das haben ja die Zahnärzte selber bewiesen. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte? Die haben Zahnersatz aus China importiert. Das war sehr billig, aber sie haben natürlich voll abgerechnet. Da musst du erstmal drauf kommen. So dreist und ohne jedes Unrechtsbewusstsein dabei, ja? Wieso? Muss doch nicht schlechter sein. Die Chinesen haben schließlich über 2000 Jahre mehr Erfahrung mit Porzellan. Aber hierzulande waren viele Leute doch sehr irritiert, um nicht zu sagen süß-sauer. Wenn Sie jetzt Zweifel haben, ob Sie zum Beispiel Zähne aus China aus Versehen drin haben, gibt einen ganz einfachen Test. Probieren Sie einfach mal ein R auszusprechen. Gut. Ich selber wurde ein bisschen skeptisch, als mir mein Zahnarzt plötzlich zum Mundspülen so einen Pflaumenwein anbot. Und sagte, der geht auf die Haus. Da dachte ich, nee, zu dem gehst du auch nicht mehr. Man kann nicht vorsichtig genug sein in der Wahl seiner Ärzte. Wobei, man darf jetzt auch nicht alle über einen Kampf scheren. Es ist nicht fair, dass 95% der Ärzte allen anderen so einen schlechten Ruf eintragen. Denn die Humanmediziner sind ja kein Deut besser. Was kommt jetzt raus? Die haben abgerechnet für Leute, die schon tot waren. Gut, man kann sagen, bei der schnellen Visite im Altersheim, da siehst du den Unterschied jetzt auch nicht immer so, aber trotzdem. Das macht man doch nicht. Aber ich wüsste wirklich gerne, welche Leistungen die da angegeben haben. So ausführliche Beratung, das kann man ja praktisch immer abrechnen. Da kannst du dich ja nach dem Tod auch nicht mehr gegen wehren. Vielleicht auch noch telefonisch, ja, wenn der nicht rangeht, also. Oder vielleicht auch Röntgenbilder, denen siehst du es auch nicht an. Im Gegenteil, die werden ja besser, die verwackeln ja nicht mehr. Die sagen doch auch mal beim Lungenröntgen, jetzt nicht atmen. Krankenscheine von Toten abzurechnen, da kriegt das Wort Scheintote eine ganz neue Bedeutung. Meine Güte. Im Prinzip faszinierte mich Medizin schon als Kind. Wir hatten Jürgen in der Vorschulgruppe, ein Junge mit einer ausgeprägten Erdnussallergie. Und wir haben immer gerne mit ihm gespielt. Russisch Roulette. 5 Smarties und 1 Trez. Und ich merke, dieser Gag teilt das Publikum so bei Jahrgang 1980. So die meisten, wie ich aufgewachsen, mit Trez und C&A, können lachen. Aber es gibt so ein paar beneidenswert junge Menschen, die gucken etwas ratlos. Wir sind aufgewachsen mit H&M und M&M. Trez, das hatte damals so eine Erdnuss drin. Wenn man das weiß, ist das, was ich vor 2 Minuten gesagt habe, total lustig. Aber man holt die Zeit ja nicht zurück. C&A, auch kein. Das war damals so ein französischer Markendesigner. Sehr angesagte Klamotten. Création Asociale hieß der. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Nein. In der Grundschule lernte ich so Dreisatz und rechnete mir aus, dass mein Tagesbedarf an Vitamin B6 nach 1,3 Kilogramm Nutella bereits gesättigt ist. Braucht man also weiter nichts essen den Tag? Das kann man dann auch nicht. Ich habe es probiert. dann kam ich nach dem Abitur zum ersten Mal in Kontakt mit der Wunderwelt des Krankenhauses. Ich machte mein Pflegepraktikum. Da war ich noch sehr idealistisch. Meine Güte, hatte ich da Fantasievorstellungen, dass es auch immer sanft und alternativ zugehen könnte. Warum muss alles immer genauso getan werden wie verordnet? Da werden ja Leute nachts geweckt, weil sie vergessen haben, ihre Schlaftablette zu nehmen. Eine Frage, die ich nach wie vor für mich nicht geklärt habe, ist, wann passiert dieser Umschlagspunkt? Wenn man sich anguckt, wie viele junge, idealistische Menschen mit dem Medizinstudium anfangen und irgendwann sind sie die Ärzte, die wir alle kennen. Da beginnen viele Leute mit den Idealen von Woodstock und Birkenstock und irgendwann sind sie bei Rodenstock und Boss. Und dazwischen passiert was. Und ich glaube, das hat viel auch mit der Ausbildung zu tun. Denn das allererste, was ein junger Medizinstudent lernt, ist, sich systematisch unverständlich auszudrücken. Das erste Fach ist Terminologie. Das ist offensichtlich von so einer fundamentalen Wichtigkeit, so eine Schlüsselqualifikation, dass man das an Anfang setzt, Griechisch und Latein zu pauken, also zwei tote Sprachen, um dem Wunder des Lebens Ausdruck zu verleihen. Man merkt, da ist von Anfang an irgendwie so ein Denkfehler mit drin. Man lernt diese Sprache natürlich, um sich mit anderen unterhalten zu können, in Gegenwart von Leuten, die nicht wissen sollen, was tatsächlich mit ihnen los ist. Und das funktioniert hervorragend. Man lernt im Prinzip dieses grüne klinische Wörterbuch, den Pschyrembel, erstmal auswendig. Und das ist auch eine wichtige Lektion im Medizinstudium. Würde man einem Physikstudenten so ein Buch sagen und hier, lerne das auswendig, würde er fragen, warum? Mediziner lernen ganz schnell nur zu fragen, bis wann? Dieses Buch bleibt ja immer aktuell. Also, wenn Sie zum Beispiel als Kassenarzt mal denken, ach, kannst nicht immer das Gleiche aufschreiben, was hast du denn lang nicht mehr hier diagnostiziert, dann gucken Sie mal so durch. Und wenn, kleiner Tipp, wenn auf Ihrem Krankenschein eins der folgenden Wörter auftaucht, essentielle, funktionelle, vegetative, idiopathische Dystonie, dann heißt das wörtlich übersetzt, na, ich würde auch was anderes aufschreiben, wenn ich wüsste, was los ist. Diese Wörter heißen Sternpunkt Stern. In der Computersprache stehen für alles und nichts, sind sozusagen Blankoschecks. Aber idiopathisch klingt halt einfach besser als keine Ahnung, wo das herkommt. Diese Sprache macht viel aus. Und am Anfang des Studiums dachte ich, es wäre eine Tugend, sich verständlich auszudrücken. Ich erinnere mich noch an den einen Patienten aus der Inneren, der wurde wegen so unklaren Beschwerden für viel Geld abgeklärt und sagte, Herr Doktor, sagen Sie mir ganz ehrlich, was ist mit mir los? Und ich dachte, ehrlich, wirklich? Gut. Sie sind kerngesund, Sie sind einfach nur ein fauler Sack. Und er guckte mich an und sagte, ja, ich habe schon länger befürchtet, dass sowas sein könnte. Aber sagen Sie es doch bitte nochmal auf Latein, dann kann ich es auch meiner Frau erklären. Machen wir ein anderes Beispiel. Rektum. Na, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber kennen das alle? Es ist der letzte Teil des Verdauungskanals. Und auch diese Lektion der ersten Semester habe ich nie vergessen können. Embryologie. Faszinierend. Wie wir alle entstehen. Ein verdammtes Wunder. Da ist so eine Eizelle, die befruchtet wird und dann wird die groß, wird ein Ball, wird flach und dann wölbt die sich in sich und formt ein Rohr. Und dieses Rohr ist die Grundlage unseres Lebens. Das ist das Darmrohr. Das wird immer länger, verwindet sich, stülpt sich von innen aus. Aber im Prinzip ist alles, worauf wir so stolz sind, Arme, Beine, Kopf, eine Ausstülpung von innen aus dem Darm. Ich erzähle Ihnen das, weil mir das immer wieder hilft, in bestimmten Situationen anderen Menschen sehr viel toleranter zu begegnen. Das kann helfen. Nun gibt es über die Fließrichtung in diesem Rohr offensichtlich Missverständnisse. Menschen geben Geld aus für Toilettenpapier, was Vitamine enthält. Es ist physiologisch einfach die falsche Seite. Also das Geld können Sie sich gleich sparen. Rektum wird untersucht bei der Vorsorgeuntersuchungen, man guckt nach Veränderungen des Darms, Darmkrebs ist häufig, Prostataveränderungen sind häufig, insbesondere beim Mann. Jungs, wenn ihr euch ärgert, dass Frauen länger leben, geht doch mal zur Vorsorge. Aber Männer tun sowas nicht. Ich rate es euch, wirklich. Beugt euch eurem Schicksal. Es ist ja nicht für lange, meine Güte. Vielleicht würden mehr Männer hingehen, wenn sie wüssten, diese Prozedur heißt die digitale Untersuchung. Da denken viele erstmal an Hightech. Irrtum. In diesem Falle kommt digital von Digitus, der Finger. Hat also gar nichts mit Computer zu tun, was ein bisschen verwirrt, weil in der Region würdest du sowieso nicht erwarten digital, sondern wenn dann analog. Auf Latein heißt übrigens dieser Vorgang per rectum, das wird abgekürzt mit PR. Und mir war schlagartig klar, was PR-Agenturen eigentlich machen. Terminologie ist eines der wichtigen Fächer. Und dann gibt es einfach, was mir auch wirklich die Augen geöffnet hat, das ist medizinische Statistik. Und Sie denken, Gott, das ist ja sicher langweilig. Aber im Prinzip fand ich Statistik schon als Kind faszinierend. Ich lernte in der Grundschule, jeder Fünfte ist ein Chinese. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das widerspricht komplett meiner eigenen Erfahrung. Meine beiden Eltern sind keine Chinesen. Meine beiden Brüder Martin und Christian sind keine Chinesen. Soll ich etwa Chinese sein? Oder meine kleine Schwester, die Fang Ling Su? Aber Statistik lehrt uns genau das, dass wir nämlich unseren eigenen Wahrnehmungen nicht immer trauen können. Und das hat ganz viel mit dem Hirn zu tun. Ich habe eins dabei, ich hoffe, Sie auch. Und im Moment wird ja unheimlich viel publiziert über Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Gehirn. Die sind nicht groß, aber die sind da. Zum einen wiegt das Hirn des Mannes 150 Gramm mehr als das der Frau und ist damit bereits ein zweites Körperteil, bei dem es offensichtlich nicht allein auf die Größe ankommt. Weil das Hirn so leicht zu täuschen ist, muss man aufpassen. Man darf seinen eigenen Augen nicht trauen. Wenn Sie mit einem Auge gucken, sehen Sie eine ganze Welt. Dabei haben wir einen blinden Fleck, wo wir gar nichts sehen können. Aber unser Hirn macht uns eine Welt vor, die wir so gar nicht sehen. Es malt diesen blinden Fleck einfach aus, nach Wahrscheinlichkeit, so mal nach Zahlen. Wenn Sie hinter mir einen schwarzen Vorhang sehen, sagt sich Ihr Gehirn, wenn links von dem blinden Fleck und rechts davon schwarzer Vorhang ist, ist in der Mitte wahrscheinlich auch schwarzer Vorhang. Komm, ich zeige das meinem Besitzer, der wird den Unterschied gar nicht merken. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen, die so komplex miteinander verschaltet sind, dass sie irgendwie Bewusstsein geschaffen haben. Ein Bewusstsein, was Fragen stellt, was Sinn sucht, und uns fehlen wahrscheinlich nur 1-2 Milliarden Nervenzellen, um diesen Sinn zu finden. Sie kennen vielleicht auch dieses Gefühl, man ist so ganz nah dran. Aber wenn man dann am nächsten Morgen wieder nüchtern ist, ist das auch mit dem Sinn wieder komplizierter. Unser Hirn lässt uns in dieser blöden Situation aber nicht im Stich, sondern findet Sinn, wo keiner ist. Zwei Dinge passieren und wir denken, ach, das hängt zusammen. Ja, wir wollen die Welt gerne in Ursache und Wirkung aufteilen. Wir werfen eine Münze in den Automaten, dann fällt die durch. Wir werfen die nochmal rein, fällt nochmal durch, dann hat jeder von uns so seinen persönlichen Trick, oder? Was machen Sie gerne, wenn eine Münze durchfällt euch in den Automaten? Raufspucken, ja. Wirkt das? Manchmal, genau, das ist die richtige Antwort. Was gibt es noch? Eine neue nehmen, das ist schon hier die fortgeschrittene Variante. Rubbeln ist sehr populär. Rubbeln ist so angesagt, dass es praktisch keinen Automaten in der Republik gibt, wo nicht so Kratzspuren an der Seite sind von Leuten, die rubbeln. Ich habe neu einen gesehen, der rubbelte und hatte gar nicht gemerkt, dass es inzwischen eine neue Währung gibt. Also, wissenschaftliches Denken fordert diese schnellen Schlüsse heraus. Ich habe für Sie ein gutes Beispiel für Berliner Eigenart. Am Zoo gab es einen Automaten, da stand zweite Münze erst nach der ersten einwerfen. Und da hat ein Berliner mit dem Edding daneben geschrieben, habe es andersrum probiert, es geht auch. right. Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Botschaften, an die man sich heute Abend erinnern kann. Warum muss der Mann, ausgerechnet dort, wo die nächste Generation vorbereitet wird, immer so 60 Jahre älter aussehen als der Rest des Körpers? Es gibt keinen guten Grund dafür. Das ist eine fiese Laune der Natur, das hätte man auch anders machen können. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir nicht wissen, warum das so ist. Wie das alles funktioniert. Und wir vergessen das. Wir vergessen, dass wir ein verdammtes Wunder sind. Wir denken, wir hätten ein Recht auf Gesundheit. Haben wir nicht. Krankheit ist die Norm. Gesundheit braucht Arbeit, Energie. Wir vergessen, dass wir genial sind. Wir gucken in den Spiegel und wir erkennen uns. Und das ist gar nicht so banal. Versuchen Sie das mal Ihrem Computer beizubringen. An diesem Problem sind Generationen von künstlichen Intelligenzforschern bereits gescheitert. Tippen Sie ein, was siehst du, und stellen Sie ihn vor den Spiegel und wird nicht viel passieren. Fragen Sie die Forscher mal, wie weit sie sind mit dem aufrechten Gang von Robotern. Gucken Sie einem vierjährigen Kind zu, wie es mit Freude eine Treppe herunterhüpft, und genießen Sie, dass die Roboter nach wie vor auf die Schnauze fallen. Wir vergessen, dass wir ein Wunder sind und bei ganz vielen Dingen nicht wissen, wie sie zusammenhängen. Und wenn ich Sie daran heute Abend erinnern kann, wenn Sie sich morgen früh im Spiegel sehen und freuen, dass das meiste ganz gut funktioniert, ohne dass wir wissen, wie. Willkommen zum Staunen, willkommen zur Sprechstunde. Ich stehe heute Abend hier und immer wieder kommt die Frage, Mensch, warum hast du aufgehört mit Medizin? Habe ich nicht. Ich stehe hier, weil ich an die alte Weisheit glaube, Lachen ist die beste Medizin. Ich wollte die beste Medizin machen, und wenn man das ernst nimmt, müssten viel mehr Ärzte Komiker werden. Heben sich die Eintrittskarte auf. Ich hoffe, in wenigen Jahren wird diese Veranstaltung von der Kasse übernommen. Ich glaube, das ist wirklich Prävention im besten Sinne. Aber wissenschaftlich bewiesen ist Lachen noch nicht. Dosis-Wirkungsbeziehung, völlig unklar. Wie viel muss man lachen? Wann? Mit wem? Gibt es eventuell Nebenwirkungen? Kann man sich öfter als zweimal halbtot lachen? Ich will mit Ihnen heute Abend den Beweis führen, ob Lachen gesund ist. Und das mache ich nach den Regeln der Wissenschaft, das heißt prospektiv, randomisiert, doppelblind, Placebo kontrolliert. Und das heißt, ist ganz einfach, diese Studienbedingungen zu erklären, weil man darf sich eben nicht nur auf einen einzelnen Fall beschränken, sondern man muss gucken, gilt es auch für größere Gruppen. Wofür brauchen wir eine Placebo-Kontrolle? Placebo sind ja diese Traubenzuckertabletten und wir denken alle so, wer ist denn so blöd, darauf reinzufallen? Wir alle, lustigerweise. Wenn wir Kopfschmerzen haben und eine Tablette bekommen, geht es den meisten Menschen nach 5 Minuten schon besser. Da ist aber das Medikament noch gar nicht im Kopf. Wenn es uns besser geht, dann zeigt es, unsere Hoffnung, dass es uns gleich besser gehen wird, lässt es uns schon besser gehen. Das zeigt, wir haben eigentlich Selbstheilungskräfte, die wir so gar nicht genutzt hätten. Das ist ja schön, aber es hat bis dahin noch nichts mit dem Medikament zu tun. Deswegen braucht man eben eine Kontrollgruppe. Das heißt, wir brauchen für heute Abend eine Placebo-Gruppe, die alles genauso macht wie die anderen, außer eben zu lachen. Und es wäre toll, wenn ich diese beiden Tische heute Abend zur Placebo-Gruppe erklären dürfte. Ist das okay? Sie machen alles so wie die anderen, halt nur nicht lachen. Sollte Ihnen das schwerfallen, hält sich die Placebo-Gruppe einfach an ihn. Er hat es bis jetzt auch geschafft. Jetzt würde ich Sie gerne tauschen, aber das wäre nicht mehr randomisiert. Das heißt, man hält sich an die Gruppeneinteilung, die per Zufall entstanden ist. Aber das mittelt sich raus, also Sie müssen jetzt nicht. Also dafür hat man ja größere Gruppen. Ich mache mal einen kurzen Test, ob die Placebo-Gruppe dieser wichtigen Kontrollfunktion gewachsen ist. Ich erzähle Ihnen einen Witz, alle anderen halten sich bitte zurück und Sie versuchen so ernst zu gucken, wie Sie können. Ein blinder Mann kommt in einen Geschenkartikelladen, nimmt sich seinen Blindenhund am Schwanz, schleudert ihn um seinen Kopf herum. Die Verkäuferin fragt ganz besorgt, kann ich Ihnen helfen? Und er sagt ja. Sehr gut. Das war exzellente Arbeit. Ich bin stolz auf Sie. Das war ein Placebo-Witz ohne Pointe. Das war sozusagen unsere Nulllinie. Und jetzt machen Sie dieses Gesicht jetzt weiter. Und alle anderen dürfen wieder ausflippen. Ich erzähle den Witz jetzt mit Wirkstoff. Also, ein blinder Mann im Geschenkartikelladen nimmt sich seinen Blinden unterm Schwanz, schleudert ihn um seinen Kopf herum. Der Verkäuferin fragt, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, nee, ich schaue mich nur ein bisschen um. Oh, sie hat es jetzt gerissen. Ist sympathisch, aber sie arbeitet noch ein bisschen dran, okay? Während hier sein Gesicht, das müsste man im Verkehrsfunk als überfrierende Glätte bezeichnen, das ist sehr gut. Der hat sich unter Kontrolle. Gut. Oh, ich muss natürlich noch stichprobenartig Sie untersuchen, damit wir in beiden Gruppen am Anfang gleich gesund sind. Und untersuchen darf man erst, wenn man nach den ersten beiden Jahren in die Klinik kommt und dann kriegt man ja auch einen Kittel. Die zentrale Insignie der ärztlichen Zunft, der weiße Kittel. Und ich sage Ihnen eins, so ein Kittel ist geil. Das ist noch mein Original hier mit meinem Namen und ich habe den damals geklaut und ab und zu ziehe ich den auch noch an. Ja, ich ziehe ihn an, wenn ich zum Beispiel auf die Post muss. Ja, da gibt's auch jetzt immer diese nervige eine lange Schlange. Und ich gehe dann in dem weißen Kittel an allen vorbei und sage, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und in so einem Kittel steht man auch einfach anders. Ich hatte nie Rückenprobleme. Mit dem Kittel stehst du sofort gerade. Das ist überhaupt das Wichtigste. Die Rückennaht an dem Kittel, die ist so gearbeitet, dass sie im Klinikalltag das Rückgrat ersetzen kann. Die muss aber gleichzeitig flexibel und biegbar genug sein, um die eigene Karriere nicht zu behindern. Weil natürlich steht man vor dem Patienten gerade, aber wenn der Chef kommt, natürlich schnell krumm. Und je schneller Sie diese beiden Grundpositionen, also das Stramme und das Buckeln, abwechseln, desto schneller kommen Sie nach oben. Sie werden die Bewegung wiedererkennen, also wenn man so ganz schnell hin und her wackelt. Im Prinzip haben wir auf die gleiche Art und schon vor der Geburt nach oben gearbeitet, sozusagen hochgeschlagen. Die Spermien, die bewegen sich genauso. Ganz schnell hin und her. Das biologische Prinzip ist identisch, egal was da oben wartet, jetzt der Eileiter oder der Klinikleiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Auch die richtigen Sätze dann zu finden, wenn man so Arzt ist. Aber ich probier's. Ich gehe für Sie noch einmal 10 Jahre zurück. Das ist nur ein kleiner Pieks. Nein, das tut nicht weh. Also mir nicht. Ja, sagen Sie, hatten Sie das denn schon mal? Ja? Dann haben Sie es wieder. Doch ein Virus kann sowas mal machen. Ich habe schon Pferdekotzen sehen. Und was hat Ihnen dieser Scharlatan noch empfohlen? Der hat Sie zu mir überwiesen. Ach so, gut. Und wenn man da drückt, tut's weh. Aha. Na, dann drücken Sie halt nicht. Was sind die bedrohlichsten Worte, die ein Arzt aussprechen kann? Oh. Beim Betrachten eines Röntgenbildes. Oh. Ich habe 2 schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben noch 2 Tage zu leben. Und ja, ich habe Sie gestern leider nicht erreicht. Habe ich Sie warten lassen? Es ist wirklich so, für 20 Sekunden, die Sie mit dem Patienten verbringen, müssen Sie immer 20 Minuten dokumentieren. Das ist der Grund, warum Sie im Krankenhaus so lange auf Leute warten müssen. Das ist gar kein böser Wille, es ist dieser Schreibkram. Wenn Sie aber schon warten im Krankenhaus, dann wollen Sie auch den Richtigen erwischen. Und ich gebe Ihnen ganz kurz ein paar Tipps, wie Sie die Richtigen diagnostischen Blicke auf so einen weißen Kittel werfen. Wenn sich ein Doktor bei Ihnen ans Bett setzt, zuhört, gründlich untersucht, dann war das ein Student. Hätten Sie gleich merken können, die haben immer so Bücher dabei. Es gibt eigentlich nur zwei Gruppen, die haben nichts in den Kitteltaschen, Zivildienstleistende und Chefs. Mit ein bisschen Übung kann man die aber unterscheiden. Doch, das geht. Ich sag Ihnen wie. Die Zivis haben so ein Bett vor sich, die Chefs haben so einen Tross hinter sich. Nächster Blick hier, Brusttasche. Was steckt da? Viele bunte Kugelschreiber, niedere Charge. Pieper, gut, aber nicht sehr gut. Wer richtig wichtig ist, auch nicht zu erreichen. Und trägt mit so einem einzelnen goldenen Füller die ganze Verantwortung. Die feineren Dienstgrade erlebten Sie am besten live bei dem Ritual der Visite. Visite kommt aus dem Katholizismus, dort heißt das Prozession. Das Ritual ist aber das gleiche, man trägt irgendetwas so durch die Gänge, erhofft sich davon eine heilende Wirkung. Und die Monstranz ist in diesem Fall eine Akte und vorneweg geht dann eben der Chef und dahinter in strikter Pyramidenformation die weiteren Hierarchieebenen. Spannend wird es, wenn diese 30 Leute für 20 Sekunden auf 10 Quadratmetern um ihr Bett herumkommen, weil in den verbleibenden 19 Sekunden alle den Platz tauschen müssen, damit die Pyramide auch beim Verlassen des Zimmers wieder stimmt. Und was sich da an kleinen Dramen abspielt, das muss man erlebt haben. Also dafür lohnt sich, die Visite zu beobachten. Ich würde sagen, das ist modernes Tanztheater, weil wie viele erwachsene Leute gemeinsam eine Tür offen halten, die sowieso offen steht. Das glaubt man nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Außerdem, letzter kleiner Tipp, wenn Sie so einen Stauschlauch entdecken, so zum Blutabnehmen, das sind Leute, die haben es noch nicht geschafft. Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt, Blut abnehmen musst du nur so lange, bis du es kannst. Und dann kommen ja schon wieder die Nächsten, die irgendwie üben müssen. Ärzte, die rauchen, sagen sehr vernünftige Sachen. Ich kann ja aufhören, wenn ich was spüre. Dabei sollten Sie besser als jeder andere wissen, wenn man was spürt, liebe Raucher, dann können Sie eigentlich auch weiter rauchen. Wobei, fairerweise, es macht so ein paar Monate aus. Nein, die Wahrheit ist natürlich, dass man bei Lungenkrebs nicht so viel machen kann. Man gibt noch ein paar teure Monate Chemotherapie, aber so viel bringt das unterm Strich nicht. Und deswegen ist es auch zynisch, dass die CDU mal fordert, die Raucher sollen mehr in die Kasse einzahlen. Das tun die nämlich. Aber die wissen es nicht. Statistisch ist es so, Raucher leben ja halbwegs gesund bis 65 und zahlen bis dahin viel in die Versorgungssysteme ein. Und dann sterben die. Eher als die anderen eben zwischen 65 und 75. Das heißt, diese ganzen teuren, langwierigen Pflegejahre, die ruft der Raucher nicht ab. Die schenkt er der Gemeinschaft. Deswegen sollte auf der Packung nicht stehen, Rauchen gefährdet die Gesundheit, sondern Nichtrauchen gefährdet das Gesundheitssystem. Das wäre ehrlich. Und ich glaube wirklich, viel mehr würden aufhören. Weil mit diesen Gefahren hat man ewig argumentiert, ohne dass es irgendwen wirklich kratzt, oder? Man kann noch so auf den Rauchern sagen, Mensch, denk doch an Herzinfarkt, Lungenkrebs, Schlaganfall, im Winter erfrieren auf dem Balkon. Aber wenn der zum Raucher sagt, überleg mal, wenn du weiter rauchst, verschenkst du bares Geld. Nö, also dann nicht. Also dann, gut, dass du das jetzt sagst. Gut. Meine Damen und Herren, ich habe noch ein paar Folien, die für mich viel erklärt haben. Und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich habe Ihnen von diesem Sinnesorgan erzählt. Und das heißt vomeronasales Organ. Wer von Ihnen kennt das schon? Das ist wirklich eine Neuentdeckung. Man kennt es bislang immer bei Reptilien, aber Man hat bewiesen, der Mensch hat das auch. Das ist nämlich ein kleines Grübchen in der Nasenscheidewand, wo wir für Sexuallockstoffe, für Pheromone aus dem Schweiß Antennen haben. Und dass Partnerwahl mit Geruch ganz eng zusammenhängt, das wissen wir schon lange. Es gibt Leute, die können wir nicht riechen und andere findest du Dufte. Die Leute, die man nicht riechen kann, das hat eine biologische Ursache, nämlich unser Körper merkt, aha, genetisch passen wir nicht gut zusammen, das wäre nicht für die nächste Generation von Vorteil, deswegen gibt es sozusagen ein Signal. Aber was tun wir Menschen? Wir glauben, aha, wenn ich meinen Körpergeruch unterdrücke, erweitere ich meine Chancen und unser Duftsignalgeber, nämlich die Achselhöhle, wird rasiert, geschrubbt und dann kommt Parfum oben rüber. Parfum enthält lustigerweise wieder Pheromone, allerdings von Tieren. Die Grundsubstanz Moschus ist ein Sekret des Moschusochsen. Um präzise zu sein, sein Analsekret. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Menschen schämen sich, unter dem Arm zu riechen wie ein Mensch und glauben ernsthaft, sie wirken attraktiver auf viele potenzielle Partner, wenn sie dort riechen wie ein Ochse am Arsch. Das muss... So sind wir. Ich frage mich manchmal, was müssen Moschusochsen über uns denken? Also, normalerweise finden Frauen Männerschweiß eher abstoßend. Androstenon ist eine Substanz aus dem Männerschweiß und Frauen finden die meiste Zeit eher Aber nicht immer. Um die fruchtbaren Tage herum wird aus dem ein Denn um die fruchtbaren Tage herum steigert sich die Wahrscheinlichkeit für einen Seitensprung. Über die meiste Zeit sucht die Frau im Mann eher den Versorgertyp, aber hier um die paar Tage, auf sie wirklich ankommt, sucht sie auch mal den Besorger. Denn ihr Ziel ist es, für die nächste Generation die optimale Genmischung hinzukriegen und das muss nicht immer der Treueste sein. 10-15% der Kinder sind nicht von den Vätern, die glauben, dass sie die Väter sind, können sie jeden fragen, der in einer Blutbank arbeitet. Was kann man aus dieser Grafik lernen? Wenn man als Mann jetzt einfach mal wissen will, wo finden denn hier gerade in der Disco Ovulationen statt, wo sind denn meine Chancen heute Abend am größten, geht man einfach so mit erhobenem Arm einmal quer an allen vorbei und wer sich da wegdreht, da brauchst du auch keine Drinkspendier. Das klärt sich innerhalb von Sekunden. Frauen haben sehr empfindliche Nasen für sowas. Die Nase eines Mannes verrät seinen Johannes, aber die Nase einer Frau weiß nach Sekunden, was Johannes an diesem Abend noch machen wird. Es gibt ja dieses große Dilemma. Frauen sagen immer, ach, die Männer hören nicht zu. Die Männer sagen, ja, aber ihr redet auch so viel. Ich glaube, zur Lösung mit einer eigenen Theorie beitragen zu können. Frauen sind einfach schlauer als Männer. Männer gehen mit sich und ihrem Körper sehr viel schlechter um. Hören nicht auf die Signale, essen schlechter, leben riskanter, rauchen mehr, trinken mehr. Unterm Strich leben sie 7 Jahre kürzer als Frauen. Frauen wissen das. Und wenn eine Frau einen guten Mann gefunden hat, versucht sie so in vorauseilendem Gehorsam all das, was sie in ihren letzten 7 Jahren noch sagen will, unterzubringen, solange er noch zuhört. Ich glaube, dass es wirklich ein Zeichen der Liebe ist, dieses Dilemma. Also vielleicht kann man das dann entspannter sehen. Männer reden ja, aber hauptsächlich in den ersten Momenten einer Beziehung. Und zwar erkennt man das in diesen Kurven. Männer und Frauen haben auch in den ersten 10 Minuten, also sozusagen in der Flirtphase, unterschiedliches Verhalten. Männer fangen mit vielen positiven Signalen an und lassen bereits nach 2 Minuten erheblich nach. Die Kurve der Frau läuft anders und spiegelt wieder, dass sie sich für die nächste Generation sehr viel mehr Mühe gibt, den richtigen zu finden. Sie ist am Anfang zurückhaltend, freundlich, aber unbestimmt, wartet eine ganze Weile ab und erst nach 7-8 Minuten gibt sie zu erkennen, ob sie Interesse hat oder nicht. Legt man jetzt beide Kurven einmal übereinander, merkt man, warum viele Gespräche auf Partys immer so ähnlich verlaufen. Und ich mache einfach mal ein paar Beispiele dazu. So typische Dialoge auf Partys. Man sieht, diese Kurven passen nicht zusammen, aber welche Phasen des Gesprächs sind das? Er sagt am Anfang, boah, du, hey, mein Leben habe ich auf dich gewartet. Dein Vater muss ein Dieb sein, dass er die Sterne vom Himmel stahl, um sie in deine Augen zu packen. Nein. In Wirklichkeit sind Frauen davon überhaupt nicht zu beeindrucken, denn die wissen, auf die ersten Minuten darfst du sowieso nichts geben. Und deswegen sagt sie nicht, oh, sondern sie sagt, ach ja, erzähl mal weiter. Ist ja so. Dann kommt das Gespräch in diese Plateauphase, wo es so ums Hin und Her geht. Wie heißt du? Naja, kann man sich ja nicht aussuchen. Wo kommst du her? Nee, da kenne ich wirklich keinen. Was hörst du für Musik? Naja, wenn man es mag. Aber eigentlich geht es da überhaupt nicht um die Inhalte, sondern dazu hat man einfach ein gutes Gefühl, geht es so hin und her, hat man eine gemeinsame Körpersprache, all das. Dann klärt sich so nach 5-6 Minuten, ist der andere überhaupt verfügbar? Man gibt da unterschiedliche subtile Fragen. Kannst ja nicht fragen, und, hast du einen Freund? Sondern man fragt da, und, wie wohnst du so? 4 Zimmer, ganz schön viel für eine Person alleine. Oder Frauen machen das noch geschickter. Und wenn du immer von wir im Urlaub sprichst, hattest du Haustiere dabei? Ich frage nur wegen meiner Katzenallergie. Also, es gibt da unterschiedliche Wege, das herauszufinden. Und dann ist dummerweise der Punkt erreicht, wo die beiden Kurven auseinanderdriften. Sie versucht im Prinzip 7 Minuten lang zu klären, hat der Typ was drauf? Er versucht in den ersten 7 Sekunden bereits zu klären, was hat sie drunter? Dann geht es auseinander, denn für sein Männerhirn kriegt er zu wenig Bestätigung und glaubt nach 6 Minuten, oh, das wird nichts mehr. Sie hat aber gerade gemerkt, ach, so übel ist er gar nicht und wäre durchaus bereit, weiterzureden. Er versucht sich jetzt aus der Affäre zu ziehen, indem er sowas sagt, oh du, ich guck noch mal in der Küche, ob noch Bier da ist. Sie sagt, ach ja, ich komm mit. Das ist aber nicht das, was er hören will. Deswegen sagt er, eins drauflegen, oh, ich gehe vorher noch mal auf den Balkon und rauche eine Schachtel Rothändle ohne Filter. Und sie sagt, oh ja, ein bisschen frische Luft, gute Idee. Und dann sagt er, weißt du, mir wird gerade klar, du erinnerst mich total an meine Ex-Freundin und die rufe ich jetzt mal mit dem Handy eine halbe Stunde an, denn da ist noch ganz viel ungeklärt. Und dann ist sie weg. Also das lässt sich keine Frau bieten. Aber was schlimm ist, eigentlich wären die was füreinander, die merken es nur nicht. Und was ich noch tragischer finde, ich habe immer wieder versucht, auf Partys, auf diese Zusammenhänge mit Overhead-Folien hinzuweisen. Auf Partys sagst du am besten gar nicht was von Medizin. Auf Partys redest du über Homöopathie und Eigenurin. Das sind gute Themen, damit liegst du weit vorne. Eigenurin, wer hat sich das ausgedacht? Wer kommt auf sowas? Wenn ich eins gelernt habe, ist es die Weisheit des Körpers zu respektieren. Wenn die Nieren etwas ausscheiden wollen, warum glauben wir ihnen nicht? Die filtern unter Schwerstarbeit 180 Liter Blut jeden Tag, um alle Schadstoffe möglichst konzentriert in einem Liter Urin loszuwerden. Und dann kommt so ein Haiopai und sagt, Mensch, wenn die sich so eine Mühe damit geben, dann ist das ja wirklich ein ganz besonderer Saft, der Urin. Lass uns den oben wieder reinkippen. Ich glaube, auch Nieren fühlen sich manchmal verarscht. Homöopathie ist ein interessanter Fall, weil sie wirkt. Aber wahrscheinlich ist es der beste Beweis für die Effektivität des Placebo-Effektes. Überlegen wir kurz, was Homöopathen machen. Sie sagen magische Dinge. Sie sagen, ein Wirkstoff wird so lange verdünnt, bis nichts mehr davon da ist und dadurch wird er total wirksam. Sie unterhalten sich lange mit dem Patienten, was super ist. Das ist wie gute Therapie. Zuhören, Fragen stellen, Selbstbeobachtung fördern. Natürlich tut einem das gut. Hat aber bis jetzt noch nichts mit diesem Globuli zu tun. Und dann kriegst du als Patient 2 tolle Botschaften mit auf den Weg. Zum einen, in diesem Globuli ist nichts drin, was dir irgendwie schaden kann. Denn das ist ja so lange verdünnt, da ist kein Airbag, keine Chemie. Und dann heißt es, dieses Mittel ist genau für dich. Das ist alle Information, die dein Körper jetzt braucht. Wow! Da kann es einem doch nur besser gehen. Finde ich auch richtig. Das heißt für mich, Medizin ist keine Wissenschaft, sondern in weiten Teilen eine Kunst. Die Kunst, dem Patienten die Zeit zu vertreiben, die der Körper braucht, um sich selbst zu helfen. Und das ist ja gut. Homöopathen nutzen diesen Effekt und sind Menschenkenner. Ich habe es probiert, dieses Gespräch hat mir sehr gut getan, hat mir weitergeholfen. Von den Kügelchen habe ich nicht so viel gemerkt, aber ich kriegte natürlich noch eine Rechnung über 200 Euro. Und ich dachte, Eckart, nimm es ernst, mach das konsequent weiter. Und ich habe dann auch gleich überwiesen, 2 Cent. Und dazu geschrieben, ja, das ist eine extreme Verdünnung, aber das ist alle Informationen, die Ihr Konto gerade braucht. Und dann dachte ich, kann man Homöopathie und Eigenurin, also dieses Verdünnen und Eigenurin, gleichzeitig einsetzen? Ja, es geht. Im Schwimmbad. Kinder machen das intuitiv. Die sind einfach näher dran an diesem ursprünglichen Wissen. Und dann gibt es noch ein Thema, über das ich ein bisschen eigene Ansichten haben darf, vielleicht Astrologie. Versuchen Sie niemals über die Grundlagen von Astrologie jetzt mit naturwissenschaftlicher Überlegung ranzugehen. Das ist Quatsch. Damit machen Sie sich den ganzen Spaß kaputt. Ja, es ist ein super Partythema. Man lernt was übereinander, man lernt über Charaktereigenschaften, was man gut, was schlecht findet und so. Neulich sprach mich eine Frau an auf einer Party. Ich kannte die nicht, fand die sympathisch und freute mich eigentlich. Und habe gar nicht gemerkt, wie ich mich in diesen Dialog immer tiefer reingerissen habe. Die sagte, und was bist du für ein Sternzeichen? Und ich dachte, ach ja, du glaubst da dran? Ja, warum denn nicht? Naja, ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt und mir leuchtet vieles da nicht ein. Warum sollen die Sterne auf die Geburt wirken? Seit wir Ultraschall haben, wissen wir doch, dass im Bauch schon ziemlich viel fertig ist. Und das heißt, die Geburt hat jetzt nicht so einen entscheidenden Einfluss auf das weitere Leben. Wenn die Sterne irgendwie wirken, müssten dann auf die Zeugung, aber der Moment der Geburt hängt jetzt nicht so viel von den Sternen ab, sondern in der Klinik zumindest mehr vom Dienstplan des Oberarztes. Und die Minute, die nachher für die Kalkulation total wichtig wird, ist nicht die Minute, wo du geboren wirst. Da haben alle, weiß Gott, was anderes zu tun. Das heißt, nachher guckt man so und denkt, wann waren das? Na, 12:15, schreibt 12:17, das klingt genauer. Aber mit dieser Minute wird nachher ganz viel gerechnet und das entscheidet Schicksale. Und dann sieht man, ey, ihr passt nicht zusammen, nee, trenn dich von dem, heirate den nicht. Guck mal, du bist hier im dritten Haus Steinbock, er ist Arschloch, lass das. Und viele Leute entscheiden danach wichtige Dinge in ihrem Leben. Ja, dann kommt dieses Argument, die Sterne wirken auf die Erde, der Beweis, es gibt Ebbe und Flut. Ja, hat mit den Sternen zu tun, aber mehr mit Physik als mit Esoterik. Massenwirkungsgesetz kann man nachlesen, kann man auch ausrechnen, die ganzen Sterne ihrer ganzen Masse wirken verschwindend gering auf das werdende Kind, weil sie so weit weg sind. Viel wirksamer auf das Kind ist die Masse der anwesenden Hebamme. Die ist viel näher dran. Und da hat mich diese Frau angeguckt und sagte, willst du mich verarschen? Da sag ich, nee, das ist total gut von der Natur, dass sie es so eingerichtet hat, sonst hättest du Ebbe und Flut auch im Fruchtwasser. Und da hatte sie nur noch einen Satz für mich und sagte, Eckart, weißt du was, so wie du über das Thema sprichst, bist du garantiert Jungfrau. Und das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit war 1:11. Ich versuchte mich zusammenzureißen, aber ich war einfach fix und fertig. Woher wusste sie das? Und vor allen Dingen wurde mir schlagartig klar, mein ganzer Brass auf die Astrologie kommt nur daher, dass ich von allen zu vergebenen Sternzeichen das Bekloppteste abbekommen habe. 3 Tage vorher, ich wäre Löwe. Was wurde ich am 25. August? Jungfrau, wir kommen noch nicht mal auf Zuckerstücken gut weg. Ist Ihnen das klar, was es für ein Leben ist, bei jedem Kaffee trinken zu lesen? Eigenschaften penibel, ordentlich, zwanghaft. Danke, Universum. Wer an Astrologie glaubt, darf gerne morgen zu mir nach Hause kommen zum Aufräumen. Ich bin bekennender Messi. Sie werden merken, der Einfluss der Sterne lässt nach dem Flur erheblich nach. Meine Damen und Herren, statt eine Sekte zu gründen, werde ich jetzt Ihnen sagen, dass wir heute Abend kein Ergebnis unserer Studie erwarten dürfen. Das Gute ist, die Placebo-Gruppe darf wieder lachen. Das Schlechte ist, die Wahrheit über viele Dinge weiß man erst Bescheid, wenn man sie 20, 30 Jahre lang untersucht. Solange lebt aber kein Doktorand. Und deswegen gibt es ganz wenig gute Untersuchungen. Ob uns Mobilfunk schadet oder nicht, das kann man Ihnen heute nicht wirklich mit Sicherheit sagen. Das wissen wir in 20, 30 Jahren sehr viel besser als heute. Wir können alle hoffen, dass es uns nicht schadet, aber der Beweis ist ganz schön schwierig. Ob uns fettfreie Ernährung viel bringt, hat man auch lange genug geglaubt. Die Leute in den Ländern, wo am meisten Leitprodukte verkauft und verzehrt werden, werden am schnellsten dick. Und das ist wahrscheinlich gar kein Zufall. Saccharin, dieser Süßstoff, kommt ursprünglich aus der Schweinemast. Warum haben die Leute ihn da eingesetzt? Weil die Schweine unter Saccharin schneller zunehmen. Und Überraschung, es funktioniert auch beim Menschen. Das Einzige, was uns auf Dauer länger leben lässt, ist Bewegung. Und Lachen. Da arbeite ich noch dran, dass das bewiesen wird. Ich hoffe, Sie gehen gesünder nach Hause, als Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie merken von diesem Abend irgendwann nochmal was. In 20, 30 Jahren. Vielleicht sogar auch schon ein bisschen früher. Wenn es so einen Moment gibt, wo Sie im Alltag plötzlich so ein komisches Lächeln auf die Lippen kriegen. Sie wissen im Moment nicht woher und dann erinnert Sie irgendwas an heute Abend. Zum Beispiel bei der nächsten Party. Wenn Sie einfach mal so sich in der Küche postieren, zuhören, wie die Leute so miteinander reden und ab und zu auf die Uhr gucken und denken, ach, ist schon soweit. Es kann sein, wenn Sie das nächste Mal einen weißen Kittel sehen oder ganz wichtig jemand im Krankenhaus hin und her flitzt und zwei Blicke auf die Kitteltaschen sagen Sie, Mensch, der hat noch viel vor sich. Da bin ich mal nicht so streng. Es kann das nächste Mal sein, wenn Sie jemanden ganz wichtig am Handy telefonieren sehen. Und Sie wissen jetzt, seine wichtigste Kommunikation passiert gerade gar nicht an seinem Ohr. Die passiert unter seinem Arm. Und eigentlich sucht er das Dritte, was uns lange leben lässt, ein bisschen Liebe. In diesem Sinne, Gesundheit. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch was ganz Ernstes. Bitte hören Sie mir zu. Ich habe einen Verdacht. Ich glaube, eine große deutsche Institution steckt in der Hand von einer Sekte. Ja. Die Deutsche Bahn macht alles genauso, wie sie es macht, um uns buddhistische Weisheit zu lehren. Ich glaube, die Bahner sind alle Buddhisten. Ich kam darauf, als ich zum wiederholten Male im ICE gegen diese komische Glastür gelaufen bin. Sie kennen diese Tür, die sich immer so 5 Sekunden zu spät öffnet. Ich dachte, warum tut die das? Liegt das an dem Sensor? Es gibt doch keine Elektronik mit Beamtenmentalität. Das muss Absicht sein. Gerade noch den Zug erwischt, völlig geistesabwesend, rennst du gegen die Tür und bist sofort ganz im Moment. Du spürst dich und deinen Schmerz. Dann gleitet diese Tür sanft zur Seite und gibt uns eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. Die Tür spricht, Pilger, was rennst du offene Türen ein? Erwache, genieße das Leben in vollen Zügen. Das ist die geheime Botschaft der Bahn. Ich habe nach weiteren Beweisen gesucht und alte buddhistische Schriften gefunden. Aber urteilen Sie selbst. Yastrastravini mustriya yavartate kamakarata nasasidima vapnoti nasukam naparam gatim. Da steht's. Doch wer nach seiner Willkür lebt, nicht achtend heiliges Gesetz, nicht erreicht Vollendung der, nicht Glück und nicht die höchste Bahn. Buddha sagt, du sollst nicht nehmen, was dir nicht gegeben ist. Die Bahn sagt, nehmen Sie den nächsten. Mahayana, die große Schule, wörtlich übersetzt großes Fahrzeug, das vielen Menschen Platz bietet. Die wichtigste Regel, Dhammapada, abgekürzt DB. Alles Zufall? Ich glaube nein. Buddha lehrt, Begehren muss man fahren lassen. Zum Beispiel schlafen. Früher ging das. Lehne hoch, einfach quer, wunderbar gepufft. Aber seit die Buddhisten die Bahn regieren, haben sie ergonomische Sitze, in denen man unmöglich schlafen kann. Und wer doch einmal einnickt, für den wechselt ständig das Zugpersonal und weckt dich wieder auf. Das ist Service. Das ist fast hinduistisch. Personalwechsel, das ist die ewige Wiederkehr der Gleichen. Schaffner heißen ja auch nicht mehr Schaffner, sondern Begleiter. Um diese spirituelle Komponente auszudrücken. Bodhisattvas, ruhende Seelen, die nur noch aus Mitleid im Diesseits und im Dienst verweilen. Das spürt man. Wenn man mit ihnen zu tun bekommt, sie sagen, die bräuchten das nicht mehr. Die tun das nur aus Liebe zu uns. Du fragst sie was Konkretes und sie antworten dir mit einem Mantra. Wann sind wir endlich da? Was ist ein Kursbuch anderes als ein Kamasutra für Triebwagen? Evam Pimino Tatati Piminoti. Wenn du mich so fragst und ich dächte, es wäre so, so würde ich dir dementsprechend antworten, aber so denke ich nicht. Ich denke auch nicht, es ist anders. Vor 2000 Jahren beschreibt uns jemand exakt die Dialoge vom Service Point. Wieso sind die Leute, die da arbeiten, so gelassen? Die meditieren. Der Tresen ist so hoch, damit man nicht erkennt, die haben ihre Beine im Lotussitz. Und ab dem zweiten Lehrjahr ohne Stuhl. Es geht der Bahn gar nicht ums Geld, im Gegenteil. Das neue Tarifsystem, was will es uns sagen? Geh in dich. Und du wirst wissen, wann du in 6 Monaten mit welchem Zug fahren möchtest. Denn alles ist vorherbestimmt und wer daran nicht glaubt, der soll auch ruhig mehr zahlen. Erste Klasse, ganz vorne oder ganz hinten, nie in der Mitte des Zuges. Die Leute, die am meisten Geld bringen, müssen ihr Gepäck also am weitesten schleppen, bis dahin, wo das Dach zu Ende ist und sie mit ihrem ganzen Reichtum im Regen stehen. Die Bahn sagt ihnen, wer reich ist, findet nicht zur Mitte. Dabei wartet in der Mitte auf uns Ungläubige das freundliche Team der Mitropa. Die Mitte ist Mitropa, Mitropa ist Nirvana, der Ort, wo alles Begehren aufhört. Nichts wird dort so heiß gegessen, wie es aufgetaut wird. Es gibt nur Fleisch von Tieren, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Jeder kennt das, du sitzt im Zug, im Bahnhof, schaust auf einen anderen Zug und denkst, oh, jetzt hast du dich bewegt. Aber in Wirklichkeit? In Wirklichkeit wurde nur ganz langsam der Bahnhof weggeschoben. Die Illusion einer Bewegung, der Fahrschein. Der Verstand bringt uns nicht weiter, deswegen bringt uns die Bahn um den Verstand. Mit Koans unlösbaren Rätseln. Wie konnte jahrelang ein guter Abend um 14 Uhr losgehen, aber ein ganzes schönes Wochenende war nach wenigen Stunden vorbei. Im Buddhismus heißt das, wie klingt das Klatschen einer Hand? Oder wenn ein Mann im Wald spaziert und nirgends eine Frau in der Nähe, ist er trotzdem im Unrecht? Unlösbare Rätsel. Den tiefsten Meditationssatz hebt sich die Bahn auf für die Anzeige im Regionalverkehr. Dort steht wörtlich, Zug hält nicht überall. Zug hält nicht überall. Wer das versteht, der ist erleuchtet. Es gibt Hoffnung für uns alle. Danke, Bahn. Sie dürfen endlich mal alles fragen, was Sie schon immer mal wissen wollten. Das war eigentlich meine tiefste Motivation, Medizin zu studieren, einfach mal diese Bravo Dr. Sommer-Seite selber zu beantworten. Und die Leute haben Fragen. Im Wartezimmer wissen sie es noch, im Sprechzimmer kommt man nicht dazu. Nehmen Sie sich gleich Zeit. Beispiel von gestern, was wurde gefragt? Was ist denn nun wirklich gesünder? 3 4-Kornbrötchen oder 4 3-Kornbrötchen? Das war eine sehr gute Frage. George Harrison ist gestorben, Dieter Bohlen lebt, gibt es einen gerechten Gott? Also, neulich fragte jemand, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 8 Uhr Stuhlgang, ich schlafe aber bis 9. Also, warum haben Männer Brustwarzen? Ich glaube, Männer haben Brustwarzen, damit sie auch im Vollsuff noch wissen, wo vorne und hinten ist. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Stimmt es, dass bei jedem Orgasmus Nervenzellen getötet werden? Die beruhigende Nachricht ist, selbst wenn dabei Nervenzellen kaputt gingen, ist auch egal, oder? Meistens klappt es ohne viel nachzudenken sowieso besser mit dem Orgasmus. Also so gesehen ist das in sich schon wieder ein sinnvolles Verfahren. Warum geht das gute Stück des Mannes nur hoch und runter und nicht von rechts nach links? Hä? Wollen Sie einparken damit oder was? Aber wenn Ihnen das tatsächlich sozusagen ein Dorn im Auge, ne, ist auch blöd, aber wenn Sie das stört, dann legen Sie sich doch einfach auf die Seite, dann haben Sie den gleichen Effekt. Das kann sehr schön sein auf der Seite. Ich trinke ein Bier und pinkel in der Pause 2. Woran liegt das? Das liegt am antidiuretischen Hormon, denn Alkohol hemmt die Nierenfunktion auf eine Art und Weise, dass man immer mehr Wasser verliert, als man getrunken hat. Und deswegen ist die Idee, mit Alkohol seinen Durst zu löschen, zum Scheitern verurteilt. Aber Alkohol hilft einem ja wieder dabei, das zu vergessen. Wie viel man trinken soll, das ist in einem chinesischen Sprichwort vorbildlich gelöst. Die sagen, man soll aufhören zu trinken, bevor man glaubt, die anderen wollen einen singen hören. Oh, das ist eine gute Frage. Verbietet die katholische Kirche die kernlosen Orangen, weil sie nur der Lust und nicht der Fortpflanzung dienen? Wirklich eine moraltheologische Frage. Könnte man sich vorstellen, neue Frage, dass jahrzehntelanger Kondomgebrauch die Spermien immobil macht, da sie untereinander die Informationen weitergeben, dass ja um gar nichts geht. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Die müssen sich ja wirklich ein bisschen verarscht vorkommen. Sozusagen jahrelang warten die auf ihren Einsatz, sondern so hauen die voll gegen die Gummiwand. Also, so, ganz schnell gibt es noch eine wichtige Frage. Warum müssen Männer nach dem Aufwachen so viel pupsen? Sammelt sich daran an, kann man schlafend nicht pupsen. Das hat wieder mit dem Hirn zu tun. Und ich rede darüber nicht gerne, weil ich ungern meine Mitmänner so dastehen lasse. Aber es ist die Wahrheit. Liebe Frauen, Männer können wirklich nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Und das bezieht sich erniedrigenderweise sogar auf das Pupsen. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Man kriegt das aber bei Frauen nie mit, weil sie es einfach besser vertuschen. Natürlich haben die auch Gasbildung im Darm, aber man merkt es nicht so, während Männer zum Pupsen sich voll konzentrieren müssen. Ich sollte darüber nicht sprechen, aber es ist wirklich so, dass wenn man merkt, oh ja, jetzt kommt was, dann musst du unterbrechen, egal was du gerade tust. Und wenn so ein Mann gerade zum Beispiel spricht und er macht dann plötzlich so eine komische Pause und starrt so eine Sekunde ins Leere, glauben Sie nicht, dass er gerade nachdenkt. Es hat ganz andere Gründe, aber da werden Sie wahrscheinlich auch von selber irgendwann drauf gekommen. Das ist jetzt der Bonustrick. So ganz am Ende, wo man denkt, jetzt kommt nichts mehr. In der ersten Hälfte des Lebens opfern die Menschen ihre Gesundheit, um Geld zu verdienen. Und in der zweiten Hälfte des Lebens versuchen sie mit dem ganzen Geld ihre Gesundheit wiederherzustellen. Machen Sie es schlauer. Bewegen Sie sich mehr, genießen Sie Ihren Körper. Und den von anderen. Ab und zu überwinde ich mich und gehe endlich joggen. Ich jogge nicht, damit ich länger lebe, sondern damit ich nackt wieder irgendwann gut aussehe. Und beim Joggen selber bin ich selbstkritisch genug, um zu wissen, dabei sehe ich nicht gut aus. Deswegen jogge ich im Wald und neulich läuft mir quer über den Weg eine kleine Schnecke. Ich jogge cool weiter und will mir nichts anmerken lassen, drehe mich um, dann macht die sich hinter mir voll über mich lustig. Ich gucke im Lexikon, warum leben die so verdammt entspannt? Das sind Zwitter, haben männliche und weibliche Teile beide drin. Wenn so eine Schnecke auf ihrem langen Weg durch ihr kurzes Leben irgendwann mit riesigem Glück eine andere Schnecke trifft, dann passt es immer. Die können sich's aussuchen. Und das ist gut so. Warum sind Schnecken nie in Talkshows? Die haben uns wirklich was zu erzählen. Weinbergschnecke, wo ist dein Zuhause? Weinbergschnecke, willst du immer geradeaus? Ist dein Weg schon dein Ziel? Ist das wenig oder viel? Weinbergschnecke, ich sag du und hör dir zu. Weinbergschnecke, du kennst keinen Penisneid. Weinbergschnecke, für die Liebe habt ihr Zeit. Triffst du wen? Es ist egal. Wer die Wahl hat, hat die Wahl. Ihr seid nackt und feucht und bi und schämt euch nie. Weinbergschnecke, deine Augen sehen nicht weit. Weinbergschnecke, da war kein Auto weit und breit. Du hast Fühler vorne dran, doch was fühlst du innen drin, wenn ein Reifen sein Profil dir überträgt? Weinbergschnecke, quatsch dich einmal richtig aus. Weinbergschnecke, du wächst über dich hinaus. Jetzt bist du profiliert, doch keiner hört's auf dem Asphalt. Dumm gelaufen, aus der Spuk, nicht schnell genug. Weinbergschnecke, sonst darfst du ins Restaurant. Weinbergschnecke, nee, zieh dir nichts Besonderes an. Mit Knoblauch lebt man länger, nicht in deinem Fall. Ein letzter Blick gebannt vom Tellerrand. Weinbergschnecke, hörst du, wie man dich besingt? Weinbergschnecke, du Vergleich, der nicht mal hinkt. Du weißt, was zählt im Leben, gibst zu denken, nicht zu kauen, unverstanden, schnell verdaut. Hast du